Am schrecklichsten war es für ihn, wieder mit diesem Menschen zusammenzutreffen. Er hasste ihn über alle Maßen, grenzenlos und fürchtete sich geradezu, sich durch seinen Hass irgendwie zu verraten. Und sein Unmut wurde so stark, dass das Zittern verging. Er nahm sich vor, mit einer kalten und dreisten Miene hineinzugehen, und er schwor sich, möglichst viel zu schweigen, zu beobachten und zuzuhören und wenigstens diesmal seine krankhaft gereizte Natur um jeden Preis zu beherrschen. Da rief man ihn zu Porfiri Petrowitsch hinein. Es erwies sich, dass Porfiri Petrowitsch in diesem Augenblick allein war, in seinem Arbeitszimmer. Dieses Zimmer war weder klein noch groß. Es standen darin ein großer Schreibtisch vor einem Sofa, das mit Wachstuch bezogen war, ein Schreibpult, ein Schrank in einer Ecke und einige Stühle. Nur die übliche, vom Staat gestellte Einrichtung aus gelbem, poliertem Holz. In der gegenüberliegenden Wand, oder richtiger Trennwand, befand sich eine geschlossene Tür. Also mussten sich hinter dieser Wand noch andere Räumlichkeiten befinden. Nach Raskolnikows Eintritt schloss Porfiri Petrowitsch sofort die Tür, durch die er eingetreten war, und sie blieben allein im Zimmer. Er begrüßte seinen Besuch mit anscheinend fröhlichster und freundlichster Miene, und erst nach einigen Minuten merkte ihm Raskolnikow aus einigen Anzeichen eine gewisse Verwirrung an, als wäre er aus dem Konzept gebracht oder als hätte man ihn bei etwas Privatem und Heimlichen ertappt. »Ah, Verehrtester, da sind Sie ja, in unserer Gegend«, begann Porfiri Petrowitsch, ihm beide Hände entgegenstreckend. »Nun, nehmen Sie doch Platz, Verehrtester. Oder vielleicht haben Sie es nicht gern, wenn man Sie Verehrtester nennt, sozusagen tout court. Halten Sie es bitte nicht für aufdringlich. Hierher bitte, auf das Sofa.« Raskolnikow setzte sich, ohne die Augen von ihm abzuwenden. »In unserer Gegend. Entschuldigung wegen Aufdringlichkeit. Das französische tout court und dergleichen mehr, dies alles waren charakteristische Anzeichen. Er hat mir beide Hände zwar entgegengestreckt, aber keine Hand gereicht, hat sie rechtzeitig zurückgezogen«, dachte er misstrauisch. Beide beobachteten einander, kaum aber begegneten sich ihre Blicke, da wandten sie blitzschnell wieder voneinander ab.